Alltagschinesisch. In der Muttersprache Chinesisch lernen. 用你的母语学汉语. Meiri汉语. Hallo, 大家好. Willkommen zu Alltagschinesisch. Ich bin Xiaolan. 大家好, ich bin Thomas. In der letzten Lektion haben wir Ausdrücke zum Thema Schnellrestaurant behandelt. Zu Beginn noch einmal eine kurze Wiederholung. Wie fragt man, was jemand essen möchte? 你想吃什么? Richtig. Ich möchte einen Hamburger und eine Tasse schwarzen Tee. Wie sagt man das auf Chinesisch? Man sagt, 我要一个汉堡,还有一杯红茶. 我要一个汉堡,还有一杯红茶. Weißt du noch, welche Zählwörter wir das letzte Mal gelernt haben? Ich glaube, 一个 und 一杯. Zum Hieressen oder zum Mitnehmen. 在这儿吃还是带走? 在这儿吃还是带走? Und wie fragt man auf Chinesisch nach der Toilette? Man sagt, 请问洗手间在哪儿? 请问洗手间在哪儿? Und zum Schluss geben Sie mir bitte einige Servietten. 请你给我几张餐巾纸? 请你给我几张餐巾纸? Hören wir uns doch die Unterhaltung der letzten Lektion noch einmal komplett an. 你想吃什么? 我要一个汉堡,还有一杯红茶. 在这儿吃还是带走? 在这儿吃吧. 请问洗手间在哪? 往前走,左拐. 请你给我几张餐巾纸. 好的,您稍等. Das war die Wiederholung der letzten Unterhaltung. Nun kommt unsere heutige Lektion. 你们有什么特色菜? 你需要刀叉吗? 请问你要红茶吗? 我们AA制吧。 Wenn man in einem chinesischen Restaurant isst, fragt man oft nach der jeweiligen Spezialität, weil es in China so viele verschiedene Küchen gibt. Ganz genau. So kann man zum Beispiel Folgendes fragen. 你们有什么特色菜? 你们有什么特色菜? 特色菜 heißt Spezialität. 特色菜. 你们有什么特色菜? 你们有什么特色菜? Was ist Ihre Spezialität? Okay, hören wir uns nun den ersten Dialog an. 你们有什么特色菜? 烤鸭, 您喜欢吗? 喜欢. Die gebratene Ente gilt als eines der feinsten Gerichte auf der ganzen Welt. Gebratene Ente heißt auf Chinesisch Kaoya, richtig? Ja, Essstäbchen sind das bekannteste Hilfsmittel der Chinesen beim Essen. Ausländer erhalten in China oft auch Messer und Gabel. 你需要刀叉吗? Brauchen Sie Messer und Gabel? 你需要刀叉吗? 需要 bedeutet brauchen. 需要. 刀 heißt Messer. 刀. Und Cha heißt Gabel. Cha. Ma ist wieder ein Partikel, die auf eine Frage hindeutet. Ma. 你需要刀叉吗? 你需要刀叉吗? Brauchen Sie Messer und Gabel? Und schon kommt unser zweiter Dialog. 你需要刀叉吗? 不,我想试着用筷子。 Tee aus China ist dir auch sehr bekannt. Wie frage ich aber meiner Gäste, ob noch jemand Tee möchte? Zum Beispiel folgendermaßen. 请问你要红茶吗? 请问你要红茶吗？ 请问，Entschuldigung。 请问， 请问。Will man höflich nach einer Auskunft fragen, so stellt man im Chinesischen gerne 请问 an den Satzanfang. Zum Beispiel, 请问你叫什么名字? Entschuldigung, wie ist Ihr Name? 请问。 请问你要红茶吗？ 我想尝尝中国绿茶。 Unter chinesischen Jugendlichen ist mehr und mehr üblich, sich die Rechnung zu teilen. Wie sagt man dazu auf Chinesisch? Nun, man sagt zum Beispiel, 我们 AA 制吧。 我们 AA 制吧。 AA wurde hier aus dem Englischen übernommen. AA 制, Rechnung teilen. 我们 AA 制吧。Teilen wir die Rechnung. 我们 AA 制吧。 我们 AA 制吧。 下次吧，这次我买单。这次我请客。 Werfen wir nun einen kurzen Blick auf das, was wir heute gelernt haben. 特色菜 Spezialität. 特色菜。 你们有什么特色菜？ 你们有什么特色菜? Was ist Ihre Spezialität? 需要 brauchen. 需要。 刀叉 Messer und Gabel. 刀叉。 Brauchen Sie Messer und Gabel? 你需要刀叉吗? 你需要刀叉吗? 红茶 Schwarzer Tee. 红茶。 请问你要红茶吗？ 请问你要红茶吗？ Entschuldigung, wollen Sie schwarzen Tee? Und hier die komplette Unterhaltung. 你们有什么特色菜？ 烤鸭。您喜欢吗？ 喜欢。你需要刀叉吗？ 不，我想试着用筷子。请问你要红茶吗？ 我想尝尝中国绿茶。我们 AA 制吧。 下次吧，这次我买单。这次我请客。 Das war unsere heutige Unterhaltung. Nun kommen unsere Hinweise zur chinesischen Kultur. Die chinesische Küche ist international anerkannt.Untersuchungen zufolge gibt es mehr als 10.000 verschiedene chinesische Gerichte. Im Laufe der Zeit entstand in den einzelnen Teilen des Landes eine eigenständige Küche. Die bekanntesten davon heißen die acht Kochkünste in China. Dazu gehören die Küche aus Shandong, Sichuan, Guangdong, Jiangsu, Zhejiang, Fujian, Hunan und Anhui.Dabei ist der Geschmack der jeweiligen Küche oft sehr verschieden. So sind Gerichte aus Sichuan meist sehr scharf, während die Küche in Jiangsu etwas süß schmeckt und das Essen in Guangdong eher leicht ist. Jiaozi, einer der Lieblingsspeisen der Chinesen, gibt es in dem Land schon seit über 1000 Jahren. Oft werden sie mit Fleisch oder Gemüse gefüllt, bevor sie in Wasser gekocht werden.Sie erinnerten in der Vergangenheit schuhförmigen Gold- oder Silberbaren, die als Geld benutzt wurden. Aus diesem Grund werden solche Jiaozi in China auch heute noch gerne zum Frühlingsfest zubereitet, um Geld und Reichtum zu bringen. Und damit kommen wir auch schon wieder zum Ende unserer heutigen Lektion. Wie immer noch ein kleines Quiz. Wie sagt man, teilen wir die Rechnung auf Chinesisch? Bitte senden Sie die richtige Antwort an ger@cri.com.cn. Mehr Informationen darüber finden Sie unter german.cri.cn. Ich sage auf Wiedersehen. 再见. 再见.